Die Klasse 6b des Kölner Irmgardis-Gymnasiums hat heute schulfrei. Gestern Abend klingelten bei den Eltern der Kinder die Telefone mit dem Hinweis, die Schüler zu Hause zu behalten und einen Arzt aufzusuchen. Zunächst war die Infektion eines Mädchens diagnostiziert worden, später kamen dann drei weitere Mädchen hinzu. In allen Fällen, so Jan Leidl, Leiter des Gesundheitsamtes in Köln, ist bislang unbekannt, wie sich die Schülerinnen angesteckt haben. Möglicherweise hat sich der Erreger von einem Mädchen auf die anderen übertragen. Wir sind dabei, die letzten Tage dieses Mädchens also zu analysieren. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die Quelle finden werden, aber wir haben sie noch nicht. Es war eine Schrecksekunde für die Schulleiterin des Gymnasiums. Angelika Ottersbach kennt die Schweinegrippe bislang nur aus den Medien. Da gehen einem tausend Dinge durch den Kopf. Also ich saß ja noch in meinem Dienstzimmer, das Handy klingelte. Ein Herr Dr. Schönemann, den ich überhaupt nicht kannte, erzählt mir, ich habe Schweinegrippe in der Schule. Also da denkt man schon, oh Gott. Vor allem, ich denke, du sitzt hier noch, wo Schweinegrippe ist. Und als Laie stellt man sich ja alles Mögliche vor, was infiziert sein könnte. Aber ganz schnell denkt man auch an das Kind. Also ich habe als Laie gedacht, dass die Krankheit ganz, ganz schlimm ist und ganz böse verlaufen kann. Also dass das so relativ harmlos ist, das habe ich dann jetzt erst im Laufe des Abends und der Nacht gelernt. In Köln sind bislang insgesamt 9 Menschen an dem Erreger erkrankt. 5 davon geht es wieder normal. Die 4 Schülerinnen kurieren sich zu Hause aus. Der Leiter des Gesundheitsamtes weist darauf hin, dass die anfänglichen Symptome schon ernst genommen werden müssten. Jan Leidl. Was einen aufmerksam werden lassen muss, sind die Symptome einer Erkältungskrankheit, die aber anders als bei den meisten Erkältungen recht plötzlich auftreten. Also das geht nicht so los, dass erst der Hals kratzt und dann dauert es ein paar Tage und dann läuft die Nase, sondern man hat relativ rasch ein gewisses Krankheitsgefühl, meistens Fieber und meistens Husten oder zumindest Beschwerden hinter dem Brustbein. Und das sollte vor allem, wenn eine bekannte Quelle vorhanden ist, schon den Verdacht auf diese Krankheit lenken. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass das leidliche Thema Schweinegrippe nach dem schulfreien langen Wochenende an dem Gymnasium kein Thema mehr sein wird. Ob die 4 Mädchen allerdings am Montag wieder zur Schule gehen können, das will das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag entscheiden.